Und damit kommen wir zu einem ersten Überblick über das Geschehen bisher auf dem Börsenparkett in Frankfurt am Main. Heute wieder mit Mischa Erhardt in unserem Börsenstudio dort. Herr Erhardt, wie haben denn die Anleger auf diesen Eingriff der chinesischen Zentralbank reagiert? Ja, nicht begeistert und das auch deswegen, weil es schon seit längerem schwache Daten aus China gibt und wenn solch eine drastische Maßnahme dann vollzogen wird in China, dann weist das darauf hin, dass die Lage doch ernst ist. China ist ja die Konjunktur oder eine der Konjunkturlokomotiven der Weltwirtschaft und das kann sich natürlich dann auch auf Exportfirmen hierzulande Auswirkungen davon sind viele natürlich auch im DAX und deswegen gibt der DAX im Moment um fast 2% nach. Was auch noch ein bisschen die Kurse runtergetrieben hat, war der ZDW-Index. Auch der ist schlechter ausgefallen, als man das erwartet hatte. Die Vermutung liegt ja nahe, dass dieser Schritt vor allem Spuren bei den Autowerten sowie den Autozulieferbetrieben hinterlassen hat. Was sagt denn da der Blick auf die Anzeigetafel? Der sagt, dass diese Vermutung goldrichtig ist. Die Autowerte, die hatten schon unter der schwachen Konjunktur in China gelitten, auch in der Vergangenheit schon. Und heute sind das die größten Verlierer. Continental, BMW, Daimler und Volkswagen geben zwischen 3 und 4,5% nach. Da sind die Abschläge relativ groß. Und auch bei den Nebenwerten wirkt sich das natürlich auf Autozulieferer aus. ElringKlinger zum Beispiel, die geben auch nach. Von einem weiteren Autozulieferer wurden heute ja auch noch Quartalszahlen vorgelegt. Gute Zahlen, und zwar vom Hersteller von Kabel- und Bordnetzen für PKW Leoni. Ist die Aktie bisher mit unter die Räder gekommen oder konnte sie sich gegen den Trend stemmen? Die sträubt sich beharrlich, 0,2% im Moment der Zugewinn bei Leoni. Die scheinen diese Krise in China relativ gut zu umschiffen. Ihr Modellmix sei dem angemessen und deswegen erwarten sie immer noch steigende Gewinne und Absätze auch in China. Soweit ein erster Überblick zum Börsengeschehen bisher.